Das Unikino präsentiert Aquaman. Dieses Mal im Unikino heißt es: Pack die Badehose ein. Warum? Na, Aquaman surft in den Hörsaal. Ob sich das nun als der perfekte Wellenritt erweist? Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Die Story: Arthur Curry oder eben auch Aquaman ist eigentlich kein echter Wassergott. Er ist... Ach, fragen wir ihn doch selbst. Meine Eltern stammten aus verschiedenen Welten. Und ich war das Resultat einer Liebe, die es niemals hätte geben dürfen. Ein Sohn des Landes und ein Sohn der Meere. Das Problem ist, dass Arthur der Sohn eines Menschen und einer Bewohnerin von Atlantis ist. Damit wird er von den Atlantis-Bewohnern jedoch nicht als einer der ihnen akzeptiert. Eines Tages sieht er sich gezwungen, gegen Piraten zu kämpfen, die ein Atom-U-Boot stehlen wollen. Durch mehrere Komplikationen bricht schließlich ein Krieg zwischen Menschen und Atlanten aus, den Aquaman verhindern sollte. Denn schließlich ist er der Sohn beider Welten. Mit diesem Schicksal konfrontiert, begibt er sich auf die Suche nach dem Dreizack von Atlantis. In diesem Dreizack liegt die Macht von Atlantis. Die Technik. Der Regisseur ist James Wan, den man vor allem von den Saw-Filmen oder auch Fast and Furious 7 kennt. Action und Spannung kann der Mann also. Gute Voraussetzung für einen Superheldenfilm. Technisch gibt es an dieser Seite eigentlich nicht viel an dem Film auszusetzen. Fazit: Aquaman ist Teil des DC Extended Universe, das neben dem MCU schon immer mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Oftmals wurde die nicht vorhandene Entwicklung der Charaktere bemängelt. Hätten wir es nicht erst aufschreiben sollen? Ich hab's mir gemerkt. Du nicht? Oh doch, jedes Wort. Was hat er gesagt? Dies und das und Dreizack. Dies hat man in diesem Film eindeutig gelöst. Arthur will zunächst weder Krieger noch König sein. Er sträubt sich sogar dagegen. Unserer Meinung hat der Humor und die Charakterzeichnung gut funktioniert. Daher bekommt der Film von uns eine 9 von 10 Punkten. Abzüge gibt es aber für die teilweise sehr platten Sprüche im Film. Ich hätte auch drauf pinkeln können. Kein weiterer Kommentar.